Den die Herren Vertreter von den Ministerien, Verwaltungen und Vereinen, Staatsvertretern für Sie, den Referent Philipp Peters, den auch Vizepräsident und den Zweel zu werden Naturpark gelassen. Die Damen und Herren aus dem Komitee vom Naturpark, aus der Kommission Konsultativ, auch vom CIS-Büro mit ihrem Hauswerten, vom Herrn Wester. Leif Naturpark Nobren, ein Partner von Heid an über der Grenz, stellvertretend für Sie, den Herr Kanzler und Herr Cheryl Pauli. Alle Vertreter, von denen die ich führe. Ich wollte kurz einen Rückblick machen. Wir sind seit 2009 Heid mit der Maison du Parc an dem Centre Ecologie und Touristik Parkhausen, dadurch der Sitz von der Naturpark Genas. An irgendeiner Funktion von einer Geschäftsstelle haben wir aber auch ein Milieu d'Aktivität für Kinder, für Große, die Veranstaltungen haben organisiert. Und der Eröffnung von dieser Dauerausstellung bringt es natürlich den neuen dazu, nämlich den von einer Besucherinformationsstelle. Gesetz vom 13. Juli 1989 hat übrigens die Besucherinformationszentrum auch schon festgehalten, gesetzlich festgehalten, um die endgültige Entscheidung für den Naturpark hier auf Hausen zu bringen, was schon im Jahr 2003 gefallen. Die Typ detailliert im November 2003 auch aufgeschlossen und hat ebenfalls festgehalten, dass man unbedingt ein Besucherinformationszentrum müssen kriegen. Bislang hat der Naturpark seine Tätigkeiten für alle durch Erbischten, Projekte, Erlebnisaktivitäten oder Publikationen begrenzt. Mit der Dauerausstellung kriegen wir von Hausen die Möglichkeit, für das Publikum ein umfassendes Bild von der Region und von den Instrumenten vom Naturpark zu vermitteln. Gleichzeitig ergänzt der Naturpark Urtumat das bestehende Angebot, was ganz vielfältig ist, weil auf dem Sitz Hausen, Parkhausen, das ist der Hummer Wester, besser wie ich, Schau- und Sportinfrastruktur, Sonntekologie, Seminärreihen, Restaurant und Herberge, Schulprojekte, Kleinklassenzimmer, Lappen mit seinen operativen Aktivitäten, ein fantastisches Gebüsch, ein Gebüsch, wie man es dort als Laboratorium kann, ich könnte so viel erklären. Ich meine, dass man mit dem Projekt Heil die Aktivitäten von Centre Ecologie die verstärken und auch vernetzen. Zur Ausstellung selber. Diese Ausstellung muss sich auf einen kleinen Raum von 150 Quadratmeter erschränken, davor ein Kunststück für das fertig zu bringen, weil ein begrenztes Gesamtfläche ist, du hast, wie auch eine große Glasfläche. Aber unter kontrollierten Durchgangsverkehr, also ein immense Challenge für die, die heute geplant haben. Wir wollten auf den 150 Quadratmeter den Besucher auf eine ganz agriale Art und Weise die vielen Facetten von der Region weisen: Geologie, Landschaft, Eisgewässer, Busch, Offenlandschaften, wir haben auch Landwirtschaft, Energie. Als Geschichte und dann aber auch darauf hinweisen, was wir selber schaffen als Naturpark Erbich und natürlich auch die touristische Offerte aus der Region weisen. Ein extrem großes Merci geht an Herrn Peschler, den er fertig bricht, wird ein ganz konstruktiver Zusammenarbeit mit der Verwaltung von öffentlichen Bauten und Herrn Reinhardt. Das wird ganz einfach erbicht. Zu einem Erfolg zu bringen.